sein reizend Leid. Die selige Schwermut lockt ein jedes Ohr und jedes Herz muss nach. Und wenn er seinen Gegenstand benennt, so gibt er ihm den Namen Leonore. Es ist dein Name, wie es meiner ist. Ich nehme es übel, wenn es ein anderer wäre. Mich freut es, dass er sein Gefühl für dich in diesem Doppelsinn verbergen kann. Und bin zufrieden, dass er meiner auch bei dieses Namens holdem Klang gedenkt. Hier ist die Frage nicht nach einer Liebe, die sich des Gegenstands bemeistern will. Uns liebt er nicht. Verzeih, dass ich es sage. Aus allen Sphären trägt er, was er liebt, auf einem Namen nieder, den wir führen. Und sein Gefühl teilt er uns mit. Wir scheinen den Mann zu lieben und lieben nur mit ihm das Höchste, was wir lieben können. Du hast dich sehr in diese Wissenschaft vertieft, Eleonore. Sagst mir Dinge, die mir beinahe nur das Ohr berühren und in die Seele kaum noch übergehen. Du, Schülerin des Plato, nicht begreifen, was dir ein Neuling vorzuschwatzen wagt? Ich freue mich, wenn kluge Männer sprechen. Dass ich verstehen kann, wie sie es meinen. Wohin sich das Gespräch der Edle lenkt, ich folge gern. Denn mir wird gleich zuvor. Ich höre gern dem Streit der Klugen zu, wenn um die Kräfte, die des Menschen Brust so freundlich und so fürchterlich bewegen, mit Grazie die Rednerlippe stillt. Und wenn die feine Klugheit von einem klugen Manne zart entwickelt, statt uns zu hintergehen, uns belehren. Du siehst mich lächelnd an, Leonore. Du siehst dich selber an und lächelst wieder. Was hast du? Lass es eine Freundin wissen. Du scheinst bedenklich, doch du scheinst vergnügt. Ja, meine Fürstin. Mit Vergnügen sehe ich uns beide hier so ländlich ausgeschmückt. Wir scheinen recht beglückte Schäferinnen. Da kommt mein Bruder. Lass uns nicht verraten, wohin sich wieder das Gespräch gelenkt. Wir würden seinen Schatz zu tragen haben, wie unsere Kleidung seinen Sport erfuhr. Ich suche Tascho, den ich nirgends finde und treffe ihn hier sogar bei euch nicht an. Ich sah ihn gestern wenig, heute nicht. Es ist ein alter Fehler, dass er mehr die Einsamkeit als die Gesellschaft sucht. Ich sah ihn heute von fern. Er trug ein Buch und eine Tafel und schrieb und ging und schrieb. Ein flüchtig Wort, das er mir gestern sagte, schien mir sein Werk vollendet anzukündigen. Er soll willkommen sein, wenn er es bringt und losgebunden sein auf lange Zeit. So sehr ich teil an seiner Arbeit nehme, so sehr vermehrt sich auch zuletzt die Ungeduld in mir. Kann nicht enden, kann nicht fertig werden. Ich lobe die Bescheidenheit, die Sorge, womit er Schritt vor Schritt zum Ziel geht. Er will nicht Märchen über Märchen häufen, die reizend unterhalten und zuletzt wie lose Worte nur verklingen täuschen. Lass ihn, mein Bruder, denn es ist die Zeit. Von einem guten Werke nicht das Maß. Lasst uns zusammen, liebe Schwester, wirken, wie wir zu beider Vorteil oft getan. Dann sehen wir auf einmal ihn vielleicht am Ziele, wo wir ihn lang gewünscht zu sehen. Da mag das Vaterland, da mag die Welt erstaunen, welch ein Werk vollendet worden. Ich nehme meinen Teil des Ruhms davon und er wird in das Leben eingeführt. Es will der Feind. Es darf der Freund nicht schonen. So übt der Jüngling streitend seine Kräfte, fühlt, was er ist und fühlt sich bald ein Mann. Es bildet ein Talent, sich in der Stille, sich einen Charakter in dem Strom der Welt. Oh, dass er sein Gemüt wie seine Kunst an deinen Lehren bilde. Dass er nicht die Menschen länger meide. Dass sein Argwohn sich nicht zuletzt in Furcht und Hass verwandelt. So ist er oft um meine Gunst bemüht, weit mehr, als es sich zieht. Gegen viele hegt er ein Misstrauen, die, ich weiß es sicher, nicht seine Feinde sind. Begegnet ja, dass sich ein Brief verirrt, dass ein Bedienter aus seinem Dienst in einen anderen geht, dass ein Papier aus seinen Händen kommt. Gleich sieht er Absicht, sieht Verräterei und Tücke, die sein Schicksal untergräbt. Lass uns, geliebter Bruder, nicht vergessen, dass von sich selbst der Mensch nicht scheiden kann. Und wenn ein Freund, der mit uns wandeln sollte, sich einen Fuß beschädigte, wir würden doch lieber langsam gehen und unsere Hand ihm gern und willig leihen. Besser wär's, wenn wir ihn heilen können. Lieber gleich auf treuen Rat des Arztes einen Kur versuchen. Doch ich hoffe, meine Lieben, dass ich nie die Schuld des rauen Arztes auf mich lade. Ich gebe ihm oft in Gegenwart von vielen entschiedene Zeichen meiner Gunst. Beklagt er sich, so lasse ich es untersuchen. Wie ich es neulich tat, als er sein Zimmer erbrochen glaubte, lässt sich nichts entdecken, so zeige ich ihn gelassen, wie ich sehe. Und da man alles üben muss, so übe ich, ja, weil er es verdient, ein Tasso die Geduld. Schon lange sehe ich Tasso kommen. Langsam bewegt er seine Schritte. Steht bisweilen auf einmal still, wie unentschlossen. Schneller auf uns los und weint schon wieder. Stirb ihn, wenn er denkt und dichtet in seinen Träumen nicht und lass ihn wandeln. Nein, er hat uns gesehen. Er kommt hierher. Ach. Ich habe euch nun aufs Land gebracht und kehre heute Abend nach der Stadt zurück. Oh. Ihr werdet auf einen Augenblick Antonio sehen. Antonio? Er kommt von Rom und holt mich ab. Wir haben viel auszusprechen, abzutun. Entschlüsse sind zu fassen, Briefe viel zu schreiben, das alles nötigt mich zur Stadt zurück. Erlaubst du uns, dass wir dich hinbegleiten? Bleib nur in Bel Riguardo und genießt die schöne Zeit nach Freiburg. Du kannst nicht bei uns bleiben. Du führst uns gleich Antonio hinweg, der uns von Rom so viel erzählen sollte. Es geht nicht anders, Kinder. Und ich komme so bald als möglich ist mit ihm zurück. Dann soll er euch erzählen. Und ihr sollt mir ihn belohnen helfen, der in meinem Dienst so viel aufs Neue sich. Und haben wir dann alles ausgesprochen, so mag der Schwarm dann kommen, auf dass es lustig in unseren Gärten werde. Und dass auch mir, wie billig eine Schönheit in dem Kühlen, wenn ich sie suche, gern begegnen mag. Wir wollen freundlich durch die Finger sehen. Dagegen weißt du, dass ich schon kann. Ich komme langsam, dir ein Werk zu bringen und zaudere noch, es dir zu überreichen. Ich weiß zu wohl, noch bleibt es unvollendet, wenn es auch gleich geendigt scheinen möchte. Allein war ich besorgt, es unvollkommen dir hinzugeben, so bezwingt mich nun die neue Sorge. Möchte ich doch nicht gern zu ängstlich, möchte ich nicht undankbar scheinen. Und wie der Mensch nur sagen kann, hier bin ich, so kann ich auch nur sagen, nimm es hin. So halte ich endlich denn in meinen Händen und nenne es im gewissen Sinne mein. Lang wünschte ich schon, du möchtest dich entschließen und sagen, hier, es ist genug. Wenn ihr zufrieden seid, so ist's vollkommen, denn euch gehört es zu in jedem Sinn. Betrachtet ich den Fleiß, den ich verwende, zeige ich die Züge meiner Feder an, so konnte ich sagen, dieses Werk ist mein. Doch sehe ich näher an, was dieser Dichtung den inneren Wert und ihre Würde gibt, erkenne ich wohl, ich habe es nur von euch. Wenn die Natur der Dichtung holde Gabe aus reicher Willkür freundlich mir geschenkt und zog die schöne Welt den Blick des Knaben mit ihrer ganzen Fülle herrlich an, so trübt ihr bald den jugendlichen Sinn der teuren Eltern unverdiente Not. Und ich begleitete mit leisen Tönen des Vaters Schmerzen und der Mutter Qual. Du warst allein, der aus dem engen Leben zu einer schönen Freiheit mich erhob, der jede Sorge mir vom Haupte nahm, mir Freiheit gab, dass meine Seele sich zu mutigem Gesang entfalten konnte. Und welchen Preis nun auch mein Werk erhält, euch danke ich ihm, denn euch gehört es zu. Zum zweiten Mal verdienst du jedes Lob und erst bescheiden dich und uns zugleich. Der tatenlose Jüngling nahm er wohl die Dichtung aus sich selbst, die kluge Leitung des raschen Krieges, die Kunst der Waffen, des Feldherrn Klugheit und der Ritter Mut. Hast du mir nicht, o kluger, tapferer Fürst, das alles eingeflößt, als wärest du mein Genius, der eine Freude fände, sein hohes, unerreichbar hohes Wesen durch einen Sterblichen zu offenbaren? Genieße nun des Werks, das uns erfreut. Erfreue dich des Beifalls jedes Guten. Des allgemeinen Ruhms erfreue dich. Mir ist an diesem Augenblick genug. An euch nur dachte ich, wenn ich sang und schrieb. Euch zu gefallen war mein höchster Wunsch. Euch zu ergötzen war mein letzter Zweck. Hier, hier ist der Kreis, in dem sich meine Seele gern verweilt. Hier achte ich jeden Wink. Hier spricht Erfahrung, Wissenschaft, Geschmack, ja, Welt und Nachwelt sehe ich vor mir stehen. Die Menge macht den Künstler irr und scheu. Nur wer euch ähnlich ist, versteht und fühlt. Nur der allein soll richten und belohnen. Und stellen wir auch Welt und Nachwelt vor, so ziemt es nicht nur müßig zu empfangen. Das schöne Zeichen, dass den Dichter ehrt, dass selbst der Held, der seiner stets bedarf, ihm ohne Neid ums Haupt gewunden sieht, es zeigt sich hier uns nicht umsonst. Welche Hand den Kranz dem schönen Unverwelklichen dir bietet? Oh, lasst mich zögern. Sehe ich doch nicht ein, wie ich nach dieser Stunde leben soll. In den Genuss des herrlichen Besitzes, der dich im ersten Augenblick erschreckt. Du gönnest mir die seltene Freude, Tasso, dir ohne Wort zu sagen, wie ich denke. Die schöne Last aus deinen teuren Händen empfange ich kniend auf mein schwaches Haupt. Es lebe der zum ersten Mal Bekränzte. Verziere den bescheidenen Mann der Kranz. Es ist ein Vorbild nur von jener Krone, die auf den Kapitol dich zieren soll. Dort werden lautere Stimmen dich begrüßen. Mit leiser Lippe lohnt die Freundschaft hier. Und nehmt ihn weg von meinem Haupte wieder. Nehmt ihn hinweg, er senkt mir meine Locken. Und wie ein Strahl der Sonne, der zu heiß das Haupt mit träfe, brennt er mir die Kraft des Denkens aus der Stirne. Verzeiht! Es ist zu viel! Es schützt dieser Zweig vielmehr das Haupt des Mannes, der in den heißen Regionen des Ruhms zu wandeln hat, und kühlt die Stirne. Ich bin nicht wert, die Kühlung zu empfinden, die nur im Heldenstirn wehen soll. Noch einmal siehst du, o Fürstin, mich gebeugt vor dir. Erhöre meine Bitte, nimm ihn weg. Wenn du bescheiden ruhig das Talent, das dir die Götter gaben, tragen kannst, so lernen auch diese Zweige tragen, die das Schönste sind, was wir dir geben können. Wem einmal würdig sie das Haupt berührt, dem schweben sie auf ewig um die Stirn. So. Lasst mich denn beschämt von innen gehen. Lasst mich mein Glück im tiefen Heim verbergen, wie ich sonst meine Schmerzen dort verbarg. und zeigt mir ungefähr ein klarer Brunnen. In seinem reinen Spiegel einen Mann, der wunderbar begrenzt, im Widerschein des Himmels zwischen Bäumen, zwischen Felsen nachdenkend ruht. So scheint es mir, ich sehe Elysium auf dieser Zauberfläche gebildet. Still bedenke ich mich und frage, wer mag der Abgeschiedene sein? Der Jüngling aus der vergangenen Zeit. So schön begrenzt. Wer sagt mir seinen Namen und sein Verdienst? Ich warte lang und denke, käme doch ein anderer und noch einer, sich zu ihm in freundlichem Gespräche zu gesellen. Oh, sähe ich die Heroen, die Poeten der alten Zeit in diesem Quell versammelt. Sähe ich hier sie immer fest verbunden, wie sie im Leben unzertrennlich waren. So bindet der Magnet durch seine Kraft das Eisen mit dem Eisen fest zusammen. Wie gleiches Streben Held und Dichter bindet. Erwach! Oh, dass ich gegenwärtig wäre, sie, die größten Seelen, nun vereint zu sehen. Erwache! Lass uns nicht empfinden, dass du das Gegenwärtige ganz verkennst. Es ist die Gegenwart, die mich erhöht. Abwesend scheine ich nur. Ich bin entzückt. Ich freue mich, wenn du mit Geistern redest, dass du so menschlich sprichst und hörst gern. Antonio! Antonio! Antonio! Antonio, sei uns willkommen. Seins gegrüßt. Kaum wage ich es zu sagen, welch Vergnügen in eurer Gegenwart mich neu belebt. Vor euren Augen finde ich alles wieder, was ich so lange entbehrt. Ihr scheint zufrieden mit dem, was ich getan, und so bin ich belohnt für alle Sorgen. Wir haben nun, was wir wünschen, und kein Streit ist mehr. Wenn du auch gleich in Briefen mir gemeldet, was du getan und wie es dir ergangen, so hab ich doch noch manches auszufragen. Durch welche Mittel das Geschäft gelang. Auch ich begrüße dich, wenn ich schon zürne. Du kommst nur eben da, ich reisen muss. Damit mein Glück nicht ganz vollkommen sei, nimmst du mir gleich den schönsten Teil der Welt? Auch meinen Gruß. Ich hoffe, mich der Nähe des viel erfahrenen Mannes auch zu freuen. Du wirst mich wahrhaft finden, wenn du je aus deiner Welt in meine schauen magst. Wer seines Herrn Vorteil rein bedenkt, der hat in Rom gar einen schweren Stand. Denn Rom will alles nehmen, geben nichts. Und kommt man hin, um etwas zu erhalten, erhält man nichts, man bringt etwas hin. Und glücklich, wenn man da noch was erhält. Es ist nicht mein Betragen, meine Kunst, durch die ich deinen Willen hervollbracht. Denn welcher Kluge fände im Vatikan nicht seinen Meister? Vieles traf zusammen, das ich zu unserem Vorteil nutzen konnte. Dich ehrt, Gregor, und grüßt und segne dich. Ich freue seiner guten Meinung nicht, sofern sie redlich ist. Er sieht das Kleine klein, das Große groß. Damit er einer Welt gebiete, gibt er seinen Freunden und Nachbarn gerne nach. Das Streifchen Land, das er dir überlässt, weiß er wie deine Freundschaft wohl zu schätzen. Weiß man die Männer, die er mehr als andere begünstigt, die sich ihm vertraulich nahen? Nur der erfahrene Mann besitzt sein Ohr. Er tätige sein Zutrauen, seine Gunst. Es liegt die Welt so klar vor seinem Blick, als wie der Vorteil seines eigenen Staates. Es ist kein schönerer Anblick in der Welt, als einen Fürsten sehen, der klug regiert. Das Reich zu sehen, wo jeder stolz gehorcht, wo jeder nur sich selbst zu dienen glaubt, weil ihm das Rechte nur befohlen wird. Wie sehnlich wünschte ich jene Welt einmal recht nah zu sehen. Doch wohl, um mitzuwirken, denn bloß beschauen wird Leonore nie. Es wäre doch recht artig, meine Freunde, wenn in das große Spiel wir auch zuweilen die kleinen Hände mischen könnten, nicht? Du willst mich reizen, es gelingt dir nicht. Ich bin dir viel von anderen Tagen schuldig. Nun gut, so bleib ich heute in deiner Schuld. Verzeih und störe meine Fragen nicht. Hat er erfreut die Kunst, erfreut die Wissenschaft sich seines Schutzes auch? Und eifert er den großen Fürsten alter Zeiten nach? Er ehrt die Wissenschaft, sofern sie nutzt. Den Staat regieren, Völker kennenlehrt.

da fest auf fest Ferrara zu dem Mittelpunkt der Erde zu machen schien. Oh, welcher Anblick war's! Es saßen mir gedrängt die schönsten Frauen. Gedrängt die ersten Männer unserer Zeit. Und dann eröffneten die Schranken sich. Da stampften Pferde, da glänzten Helm und Schilde, da drängten sich die Knappen, da erklang Trompetenschall und Lanzen krachten splittern. Getroffen tönten Helm und Schilde. Staub auf einen Augenblick umhüllte Wirbel des Siegers Ehren, des Besiegten Schwach. Und lass mich einen Vorhang vor das ganze mir allzu helle Schauspiel ziehen, dass in diesem schönen Augenblicke mir mein Unwert nicht zu heftig fühlbar werde. Die Feste, die du rühmst, die sah ich nicht. Am stillen Ort, wohin kaum unterbrochen der letzte Widerhall der Freude sich verlieren konnte, musste ich manche leiden und manchen traurigen Gedanken leiden. Mit breiten Flügeln schwebte mir das Bild des Todes vor den Augen, deckte mir die Aussicht in die immer neue Welt. Nur nach und nach entfernte sich und ließ mich wie durch einen Flur die bunten Farben des Lebens blass, doch angenehm erblicken. Du warst der Erste, der im neuen Leben mir neu und unbekannt entgegentrat. Da hoffte ich viel für dich und mich. Auch hat uns bis hierher die Hoffnung nicht betrogen. So war auch ich von aller Fantasie, von jeder Sucht, von jedem falschen Triebe, mit einem Blick in deinem Blick geheilt. Wenn unerfahren die Begierde sich nach tausend Gegenständen sonst verlor, trat ich beschämt zuerst in mich zurück und lernte nun das Wünschenswerte kennen. Ich habe Tasso deinen Willen nie verkannt und weiß, wie du dir selbst zu Schaden geschäftig bist. Doch sage mir, wo ist der Mann, die Frau, mit der ich wie mit dir aus freiem Busen wagen darf zu reden? Du solltest meinem Bruder dich vertrauen. Er ist mein Fürst. Doch glaube nicht, dass mir der Freiheit wilder Trieb den Busen blähe. Der Mensch ist nicht geboren, frei zu sein. Er ist mein Herr und ich empfinde den ganzen Umfang dieses großen Worts. So muss ich schweigen lernen, wenn er spricht, und tun, wenn er gebietet, mögen auch Verstand und Herz ihm lebhaft widersprechen. Das ist der Fall bei meinem Bruder nie. Und nun, da wir Antonio wieder haben, ist dir ein neuer, kluger Freund gewiss. Ich hoffe es jemals. Jetzt verzweifle ich fast. Hat er sich erst für deinen Freund erklärt, so sorgt er selbst für dich, wo du dir fehlst. Ihr müsst verbunden sein. Ich schmeichle mir, dies schöne Werk in Kurzem zu vollbringen. Nur, widerstehe nicht, wie du es pflegst. So haben wir Lenoren lang besessen, die fein und zierlich ist, mit der es leicht sich leben lässt. Auch dieser hast du nie, wie sie es wünschte, näher treten wollen. Ich habe dir gehorcht. Sonst hätte ich mich von ihr entfernt, anstatt mich ihr zu nahen. So liebenswürdig sie erscheinen kann, ich weiß nicht, wie es ist, konnte ich nur selten mit ihr ganz offen sein. Und wenn sie auch die Absicht hat, den Freunden wohl zu tun, so fühlt man Absicht und man ist verstimmt. Auf diesem Wege werden wir wohl nie Gesellschaft finden. Tasso, dieser Pfad verleitet uns durch einsames Gebüsch und strebt die goldene Zeit, die ihm von außen mangelt, in seinem Innern wiederherzustellen, so wenig der Versuch gelingen wird. Goldene Zeit. Wohin ist sie geflohen? Nach der sich jedes Herz vergebens sehnt. Da auf der freien Erde Menschen sich wie frohe Herden im Genuss verbreiteten. Da ein uralter Baum auf bunter Wiese dem Hirten und der Hirtin Schatten gab. Wo klar und still, auf immer reinem Sande, der weiche Fluss die Nymphe sanft umfing. Wo in dem Gras die gescheuchte Schlange unschädlich sich verlor. Wo jeder Vogel in der freien Luft, wo jedes Tier durch Berg und Täler schweifen zum Menschen sprach, erlaubt ist, was gefällt.

Und wer geschmückt, o Herr, den du verkennst? Gefangen gehe ich, warte des Gerichts. Mit welchen Farben malt der Knabe sich seinen Wert und sein Geschick? Beschränkt und unerfahren hält die Jugend sich für ein einzig auserwähltes Wesen und alles über alles sich erlaubt. Er fühle sich gestraft. Und strafen heißt dem Jüngling wohltun, dass der Mann uns danke. Er ist gestraft, ich fürchte nur zu viel. Ach. Wenn du gelind mit ihm verfahren magst, so gib, o Fürst, ihm seine Freiheit wieder und unseren Zwist entscheide dann das Schwert. Wenn es die Meinung fordert, mag es sein. Doch sprich, Antonio, wie hast du seinen Zorn gereizt? Ich? Ja, du. Ich wüsste kaum zu sagen, wie es geschah. Als Mensch habe ich ihn vielleicht gekränkt. Als Edelmann habe ich ihn nicht beleidigt. Wenn Männer sich entzweien, so hält man billig den Klügsten für den Schuldigen. Du hättest ihn nicht zürnen sollen. Ihn zu leiten, stimmt dir besser. Solange mir Friede bleibt, solange wünsche ich, in meinem Haus ihn zu genießen. Stell die Ruhe wieder her. Du kannst es sicher. Gib ihm in meinem Namen die volle Freiheit wieder und gewinne mit edlen, wahren Worten sein Vertrauen. Noch ehe wir scheiden, bin ich Frieden lässt. Wir bleiben lieber eine Stunde länger. Lassen dann die Frauen sanft vollenden, was du begannst. Mir scheint, Antonio, du willst nicht aus der Übung kommen. Du hast ein Geschäft kaum vollendet, kehrst zurück und schaffst dir schon ein neues. Ich hoffe, dass auch dieses dir gelingt. Ich bin beschämt und sehe in deinen Worten wie in dem klarsten Spiegel meine Schuld. Gar leicht gehorcht man einem edlen Herrn, der überzeugt, indem er uns gebietet. Ach, dass wir doch dem reinen, stillen Wink des Herzens nachzugehen so sehr verlangen. Ganz leise spricht ein Gott in unserer Brust. Ganz leise. Ganz vernehmlich. Zeigt uns an, was zu ergreifen ist und was zu flehen. Wie steht's um unsere Freunde? Was geschah? Mehr als wir wissen, habe ich nicht erfahren, allein... Es scheint, als habe Tasso diesen Streit begonnen. Gewiss hat ihn Antonio gereizt. Ich glaube es selbst. Denn eine Wolke stand schon, als er zu uns trat, um seine Stirn. Es warnte mich mein Geist, als neben ihm sich Tasso stellte. Sieh das Äußere nur von beiden an. Das Angesicht, den Ton, den Blick, den Tritt. Es widerstrebt sich alles. Sie können ewig keine Liebe wechseln. Überredete die Hoffnung mich. Ich verließ auf Sitte mich und Höflichkeit. Auf den Gebrauch der Welt, der sich so glatt selbst zwischen Feinde legt. Was ist zu tun? Es ist nicht hier ein Missverständnis zwischen Gleichgestimmten. Das stellen Worte ja. Im Notfall stellen es Waffen leicht und glücklich wieder her. Zwei Männer sind... Ich habe es lang gefühlt, die darum Feinde sind, weil die Natur nicht einen Mann aus ihnen beiden formte. Und wären sie zu ihrem Vorteil klug, so würden sie als Freunde sich verbinden. Dann stünden sie für einen Mann und gingen mit Macht und Glück und Lust durchs Leben hin, so hoffe ich selbst. Nun sehe ich wohl umsonst. Es wäre am besten richtig, Tasso reist auf eine Zeit. Könnt

Er fällt zuletzt um nichts gebessert in sich selbst zurück. Er schadet anderen nicht, er schadet sich. Und doch verletzt der andere nur zu sehr. Ich sollte denken, wenn er sich von hier auf eine kurze Zeit entfernt, dann sollte es wohl für ihn und andere nützlich sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Doch eben jetzt ist nicht daran zu denken. Es könnte scheinen, dass ich ihn vertreibe, aber ich vertreibe ihn nicht. Um meinetwegen kann er in unserem Hof ruhig bleiben. Und wenn er sich mit mir versöhnen will und wenn er meinen Rat befolgen kann, so werden wir ganz leidlich leben können. Nun hoffst du selbst auf ein Gemüt zu wirken, das dir vor kurzem noch verloren schien? Wir hoffen immer und in allen Dingen. Denn wer kann das Mögliche berechnen? Er ist unserem Fürsten wert, er muss uns bleiben. Und bilden wir dann auch umsonst an ihm, so ist er nicht der Einzige, den wir dulden. So ohne Leidenschaft, so unparteiisch glaubte ich dich nicht. Du hast dich schnell bekehrt. Das Alter muss doch einen Vorzug haben. Für diesmal, lieber Freund, sind wir nicht eins. Mein Vorteil und der deine gehen heute nicht Hand in Hand. Wo sind die Stunden hin, die um dein Haupt mit Blumenkränzen spielten? Und dennoch lebst du noch. Und fühlst dich an, du fühlst dich an und weißt nicht, ob du lebst. Hab ich verbrochen, dass ich leiden soll? Ich fühle schon den langen, ausgedehnten Schmerz der Tage, wenn ich nun entbehren soll, was mich erfreute. Die Sonne hebt von meinen Augenlidern nicht mehr sein schön verklärtes Traumbild auf. Die Hoffnung, ihn zu sehen, füllt nicht mehr den kaum erwachten Geist mit froher Sehnsucht. Ist nicht mein ganzer Fehler ein Verdienst? Ich ging mit offenen Armen auf ihn los und fühlte Schloss und Riegel. Keine Brust. Und hatte ich doch so klug mir ausgedacht, wie ich den Mann empfangen wollte. Mein erster Blick ging ab in unsere Gärten. Sucht ihn vergebens in dem Tau der Schatten. Wie schön befriedigt fühlte sich der Wunsch, mit ihm zu sein, an jedem heitern Abend. Wie mehrte sich im Umgang das Verlangen, sich mehr zu kennen, mehr sich zu verstehen. Und täglich stimmte das Gemüt sich schöner, zu immer reineren Harmonien auf. Ich habe sie gesehen. Sie stand vor mir. Sie sprach zu mir, ich habe sie vernommen. Ließ sich allzu rasch in meinen Busen der Flamme Luft, die mich nun selbst verzehrt. So kann ich's nicht gereuen. Und wäre selbst auf ewig das Geschick des Lebens hin. Ich widmete mich ihr und folgte froh dem Winke, der mich ins Verderben rief. Nun überfällt in trüber Gegenwart der Zukunft Schrecken. Heimlich meine Brust. Ja. Es geht die Sonne mir der schönsten Gunst auf einmal unter. Seinen holden Blick entzieht mir der Fluss und lässt mich hier auf düsterem, schmalen Pfad verloren stehen. Das hässliche, zweideutige Geflügel. Das leidige Gefolg der alten Nacht. Es schwärmt hervor. Es schwirrt mir um das Haupt. Wohin? Wohin bewege ich meinen Schritt, dem Ekel zu entfliehen, der mich umsaust, dem Abgrund zu entgehen, der vor mir liegt? Was ist begegnet? Lieber Tasso, wie ist's geschehen? Wir alle stehen bestürzt. Hat die Beleidigung des schroffen Manns dich so gekränkt? Vertrau mir. Ich bin nicht der Beleidigte. Du siehst mich ja bestraft, weil ich beleidigt habe. Du weißt wohl kaum, erschrick mich, zarte Freundin. Du triffst den Freund in einen Kacke an. Mich züchtiget der Fürst. Wie eine Schüler! Du mehr als billig ist. Hältst du mich für so schwach, für so ein Kind, dass solch ein Fall mich gleich zerrütten könne? Dass was geschehen ist, kränkt mich nicht so tief. Allein das kränkt mich, was es mir bedeutet. Lass meine Feinde meine Neider nur gewähren. Frei und offen ist das Feld. Du hast gar manchen fälschlichen Verdacht. Ich habe selbst mich überzeugen können und auch Antonio feindet dich nicht an, wie du es wähnst. Der heutige Verdruss... Den lasse ich ganz beiseite. Nehme nur Antonio, wie er war und wie er bleibt. Verdrießt sich für mir stets die steife Klugheit. Und dass er immer nur den Meister spielt, der lächerlich zu übersehen glaubt. Ich bin so alt noch nicht und nicht so klug, dass ich nur duldend gegenlächeln sollte. Es konnte nicht halten. Früh oder spät, wir mussten brechen. Später wäre es nun desto schlimmer worden. Einen Herrn erkenne ich nur, den Herrn, der mich ernährt, dem folge ich gern. Sonst will ich keinen Meister. Frei will ich sein im Denken und im Dichten. Im Handeln schränkt die Welt genug uns ein. Er spricht mit Achtung, oft genug von dir. Mit Schonung willst du sagen, fein und klug. Und das verdrießt mich eben. Denn er weiß so glatt, so bedingt zu sprechen, dass sein Lob erst recht zum Tadel wird. Und nichts mehr, nichts tiefer dich verletzt als Lob aus seinem Munde. Möchtest du, mein Freund, vernommen haben, wie er sonst von dir und dem Talente sprach, das dir vor vielen die gütige Natur verlieh? Er fühlt gewiss das, was du bist und hast und schätzt. Oh, glaube mir, ein selbstisches Gemüt kann nicht der Qual des engen Neids entfliehen. Ein solcher Mann verzeiht dem anderen wohl Vermögen, Stand und Ehre, denn er denkt, das hast du auch. Doch das, was die Natur allein verleiht, was weder Geld, noch Schwert, noch Klugheit, noch Beharrlichkeit erzwingen kann, das wird er nie verzeihen. Er gönnt es mir? Weil er gönnt er mir des Fürsten Gunst, die er doch gern auf sich beschränken möchte, als das Talent, das jene Himmlischen dem armen, dem verwaisten Jüngling gaben. Oh, sähst du so klar, wie ich es sehe, du irrst dich über ihn, so ist er nicht. Und irr ich mich an ihm, so irr ich gern! Nein! Nein, nein, nein, nein, oh nein, ich muss diesen Mann von nun an als Gegenstand von meinem tiefsten Hass behalten. Nichts kann mir die Lust entreißen, schlimm und schlimmer von ihm zu denken. Willst du, teurer Freund, von deinem Sinn nicht lassen, so sehe ich kaum, wie du am Hofe länger bleiben willst. Du weißt, wie viel er gilt und gelten muss. Wie sehr ich lang, oh schöne Freundin, hier schon überflüssig bin, das weiß ich wohl. Das bist du nicht. Das kannst du nimmer werden. Sie denken alle gut und gleich von dir und jegliches vertraut dir unbedingt. Oh, Leonore, welch Vertrauen ist das? Hat er von seinem Staate je ein Wort, ein ernstes Wort mit mir gesprochen? Da hieß es immer nur, Antonio kommt. Man muss Antonio schreiben, frag Antonio. Du klagst, anstatt zu danken. Wenn er dich in unbedingter Freiheit lassen mag, so ehrt er dich, wie er dich ehren kann. Er lässt mich ruhen, weil er mich unnütz glaubt. Du bist nicht unnütz, eben weil du ruhst. Ich hab es oft bedacht und mag's bedenken, wie ich es will. Auf diesem schönen Boden, wohin das Glück dich zu verpflanzen schien, gedeihst du nicht. Oh, Tasso. Spreche ich es aus? Du solltest dich entfernen. Ich sehe es alles selbst. Es ist vorbei. Ich kann ihm wohl verzeihen, er nicht mir. Und sein bedarf man leider meiner nicht. Und er ist klug und leider bin ich's nicht. Er wird zu meinem Schaden. Und ich mag nicht gegenwirken. Du glaubst, ich soll hinweg? Ich glaube es selbst. So lebt denn wohl. Ich werde auch das ertragen. In der Ferne zeigt sich alles reiner, was in der Gegenwart uns nur verwirrt. Soll ich dir raten? So begibst du dich erst nach Florenz und eine Freundin wird gar freundlich für dich sorgen. Sei getrost, ich bin es selbst. Ich reise den Gemahl, die nächsten Tage dort zu finden. Kann nichts freudiger für ihn und mich bereiten, als wenn ich dich in unsere Mitte bringe. Ich sage dir kein Wort, du weißt es selbst, welch einem Fürsten du dich nahen wirst. Und welche Frauen diese schöne Stadt in ihrem Busen hegt. Du schweigst. Bedenk es wohl. Entschließe dich. Gar reizend ist, was du mir sagst. Ich bitte dich, lass mich bedenken. Ich beschließe bald. Bedenke nur. Und wenn du recht bedenkst, so wirst du schwerlich etwas Besseres denken. Noch eins, geliebte Freundin. Sage mir, wie ist die Fürstin gegen mich gesinnt? War sie erzürnt auf mich? Habe ich bei ihr verloren? Schmeichle mich. Der Frauengunst wird nicht so leicht verscherzt. Wird sie mich gern entlassen, wenn ich gehe? Wenn es zu deinem Wohl gereicht, gewiss. Werde ich des Fürsten Gnade nicht verlieren? In seiner Großmut kannst du sicher ruhen. Und schenke mir der Himmel, lieber Freund, noch ehe du scheidest, dir das Auge zu öffnen, dass niemand dich im ganzen Vaterlande verfolgt und hasst und heimlich druckt und neckt, du irrst gewiss. Und wie du sonst zur Freude von anderen dichtest, leider dichtest du in diesem Falle ein seltenes Gewebe, dich selbst zu kränken. Alles will ich tun, um es in zwei zu reißen, damit du frei den schönen Weg des Lebens wandeln willst. Leb wohl. Ich hoffe bald ein glücklich Wort. Leonore San Vitale, die zarte Freundin. Ich soll erkennen, dass mich niemand hasst. Dass niemand mich verfolgt, dass alle List und alles heimliche Gewebe sich allein in meinem Kopf verschwindet und webt. Und wer gibt mir den Rat? Wer dringt so klug mit treuer lieber Meinung auf mich ein, Leonore selbst? Leonore San Vitale, die zarte Freundin. Dich kenne ich nun. Nun kommt sie als Werkzeug meines Feindes. Sie schleicht heran und zischt mit glatter Zunge die kleine Schlange zauberische Töne. Wie lieblich schien sie. Lieblicher als je. Wie wohltat von der Lippe jedes Wort. Doch konnte mir die Schmeichelei nicht lang den falschen Sinn verbergen. An der Stirne schien ihr das Gegenteil zu klar geschrieben von allem, was sie sprach. Und warum nach Florenz, ich sehe es wohl. Dort herrscht der Medicea neues Haus. Zwar nicht in offener Feindschaft mit Ferrara, doch hält der stille Neid mit kalter Hand die edelsten Gemüter auseinander. Ja. Ja, ich will weg. Allein nicht, wie ihr wollt. Ich will weg und weiter, als ihr denkt. Nun hüte dich. Und lass dich keinen Schein von falscher Freundschaft oder Güte täuschen. Niemand betrügt dich nun, wenn du dich nicht betrügst. Zuvörderst löse ich in des Fürsten Namen das schwache Band, das dich zu fesseln schien.

Nur, dass mir Scipio Gonzaga nicht, der kluge Medicis, ihn dort entwendet. Das hat Italien so groß gemacht, dass jeder Nachbar mit dem anderen streitet, die Besseren zu besitzen, zu benutzen. Gefunden habe ich diesen und gewählt. Ich bin auf ihn als meinen Diener stolz. Und da ich schon so viel für ihn getan, so möchte ich ihn nicht ohne Not verlieren. Ich bin verlegen, denn ich trage doch vor dir die Schuld von dem, was heute geschah. Doch wenn du glauben könntest, dass ich nicht das Mögliche getan, ihn zu versöhnen, so würde ich ganz untröstlich sein. Hat mich die Ankunft dieses Manns allein mein ganz Geschick zerstört in einer Stunde? Nicht dieser das Gebäude meines Glücks von seinem tiefsten Grund aus umgestürzt? Ja, wie sich alles zu mir drängte, so stößt mich alles weg und beide nicht. Auch du. Auch du, geliebte Fürstin. Du entziehst dich mir. In diesen trüben Stunden hat sie mir kein einzig Zeichen ihrer Gunst gesandt. Du armes Herz. Ihm so natürlich war sie zu verehren. Sie wird mich gerne lassen, wenn ich gehe. Da es zu meinem Wohl gereicht. Vernahm ich ihre Stimme. Sie durchdrang ein unaussprechliches Gefühl die Brust. Erblickte ich sie. Wie war das helle Licht des Tages getrübt? Ja. Auch sie. Auch sie. Auch sie. Wie soll ich duldend harren, wenn sie mir nicht die Hand von ferne reicht? Auch sie. Auch sie. Ich kenne nur allzu gut den Sinn des Manns und weiß nur allzu wohl, was ich getan habe. Wie sehr ich ihn geschont, wie sehr ich fast vergessen, dass ich eigentlich an ihn zu fordern bin. Zwar ist es schon mein Vorteil, dass ich nicht den Nutzen grad und unbedingt erwarte. Nicht alles dient uns auf gleiche Weise. Wer vieles brauchen will, gebrauche jedes in seiner Art, dann ist er wohl bedient. Das haben uns die Medicis gelehrt, das haben selbst die Päpste uns gewiesen. Wer weiß es nicht? Mein Fürst, entlass ihn gnädig. Gib ihm Zeit in Rom und in Neapel, wo er will, das aufzusuchen, was er hier vermisst und was er hier nur wiederfinden kann. Befiehl das Nötige, so soll es sein. Du willst erlauben, dass ich eine Zeit von deiner Seite weiche? Du willst mir großmütig deine Gunst vorbehalten? Ich scheide nun mit völligem Vertrauen. Ich gebe Briefe dir an meine Leute, an Freunde dir nach Rom und wünsche sehr, dass du dich zu den meinen überall zutraulich halten mögest, wie ich dich als mein, obgleich entfernt, gewiss betrachte. Ich wünsche dir für deine Reise Glück und hoffe, dass du froh und ganz geheilt uns wiederkehren wirst. Du überhäufst, oh Fürst, mit Gnade den, der sich unwürdig fühlt und selbst zu danken in diesem Augenblicke nicht vermag. Anstatt des Danks eröffne ich eine Bitte. Am meisten liegt mir mein Gedicht am Herzen. Ich habe viel getan und keine Mühe und keinen Fleiß gespart. Allein, es bleibt zu viel mir noch zurück. Dort, wo noch der Geist der großen Männer schwebt, dort möchte ich aufs Neue in die Schule mich begeben. Würdiger erfreute deines Beifalls sich mein Lied. Oh, gib die Blätter mir zurück, die ich jetzt nur beschämt in deinen Händen weiß. Du wirst mir nicht an diesem Tage nehmen, was du mir kaum an diesem Tag gebracht. Hüte dich durch strengen Fleiß, die liebliche Natur zu kränken, die in deinen Versen lebt, und hör nicht auf den Rat von allen Seiten. In Kürze erhältst du abgeschrieben dein Gedicht. Es bleibt von deiner Hand in meinen Händen. wiederhole nur beschämt die Bitte. Oh, gib die Blätter mir zurück! Mein guter Tassel, wenn es möglich wäre, solltest du erst für eine kurze Zeit der freien Welt genießen, dich zerstreuen und dann dein Blut durch eine Kur verbessern. Mein Fürst, so scheint es! Doch ich bin gesund, wenn ich mich meinem Fleiß ergeben kann. Du hast mich lang gesehen. Mir ist nicht wohl in freier Üppigkeit. Und gib die Blätter mir zurück. Ich führe alles, was du sinnst und treibst, tief in dich selbst. Es liegt um uns herum gar mancher Abgrund, den das Schicksal ruft. Doch hier in unserem Herzen ist der tiefste. Und gereizend ist es, sich hinabzustürzen. Ich bitte dich, entreiße dich dir selbst. Der Mensch gewinnt, was der Poet verliert. Oh, gib die Blätter mir zurück. Je eher du zu uns zurückkehrst, je schöner wirst du uns willkommen sein. Lebe wohl. Ist wohl. Das war nicht sein Gemüt. Das waren seine Worte nicht. Mir schien, als klänge nur Antonios Stimme wieder. Oh, gib nur Acht. Du wirst ihn nun sofort von allen Seiten hören. Einen Augenblick ist es noch zu tun. Wer spät im Leben sich verstellen lernt, der hat den Schein der Ehrlichkeit voraus. Dich mit ihnen. Lieber Tasso, ich hoffe nur auf eine kurze Zeit. Du gehst nach Rom? Ich finde viele Männer dort versammelt, die Meister aller Art sich nennen dürfen. So lege ich da mit Sorgfalt und Geduld vielleicht die letzte Hand an mein Gedicht. Vollende ich da nicht mein Gedicht, so kann ich es nie vollenden. Leider, ach, schon fühle ich... Verändern werde ich es, vollenden nie. Ich fühle es wohl, die große Kunst, die jeden ehrt, die den gesunden Geist stärkt und erquickt, wird mich zugrunde richten. Vertreiben wird sie mich, ich eile fort. Ist es edel, so zu reden, wie du sprichst? Ist es edel, nur allein an sich zu denken? Als kränktest du der Freunde Herzen nicht? dir verborgen, wie mein Bruder denkt, wie beide Frauen dich zu schätzen wissen? Hast du es nicht empfunden und erkannt? Ist alles denn in wenig Augenblicken verändert? Tasso, wenn du scheiden willst, so lass uns Schmerz und Sorge nicht zurück. Wie tröstlich ist es einem Freunde, der auf eine kurze Zeit verreisen will, ein klein Geschenk zu geben. Und sei es nur ein neuer Mantel oder eine Waffe. Dir kann man nichts mehr geben. Denn du wirfst unwillig alles weg, was du besitzest. Und gehst freiwillig arm dahin und nimmst uns weg. Was du mit uns allein genießen konntest. So willst du mich nicht ganz und gar verstoßen? O süßes Wort, o schöner, teurer Trost, nimm in deinem Schutz mich auf, lass mich in Berriguado hier. Versetze mich nach Constantoli, wohin du willst. Jetzt hat der Fürst so manches Schloss, so manchen Garten, der das ganze Jahr gewartet wird, und ihr betretet kaum ihn einen Tag, vielleicht nur eine Stunde. Ja, wendet den Entfernsten aus, den den ganzen Jahren nicht besuchen geht. Dort schickt mich hin, dort lasst mich euer sein. Wie will ich deine Bäume pflegen, die Zitronen im Herbst mit Brettern und mit Ziegeln decken? Ich will zur rechten Zeit die Fenster öffnen, dass Feuchtigkeit nicht den Gemälden schade. Die schönen stuckaturverzierten Wände will ich mit einem leichten Wedelsäubern. Es soll das Estrich blank und reinlich glänzen. Es soll kein Stein, kein Ziegel sich verrücken. Es soll kein Gras aus einer Ritze keimen. Ich finde keinen Rat in meinem Busen. Und finde keinen Trost für dich und uns. Ich muss dich lassen. Und verlassen kann mein Herz dich nicht. Fahre fort und lass mich jeden Trost aus deinem Munde hören. Deinen Rat, damit dein Bruder mir vergeben könne. Damit du selbst mir gern vergeben mögest. Damit ihr wieder zu den Euren mich mit Freuden zählen möget, sag mir an. Du sollst dich selbst uns freundlich überlassen. Wir wollen nichts von dir, was du nicht bist. Wenn du nur erst dir mit dir selbst gefällst. Du machst uns Freude, wenn du Freude hast. Und du betrübst uns nur, wenn du sie fliehst. Und wenn du uns auch ungeduldig machst, so ist es nur, weil wir dir helfen möchten. Und leider sehen, dass nicht zu helfen ist. Wenn du nicht selbst des Freundes Hand ergreifst, die sehnlich ausgeregt. Dich nicht erreicht. Verzeih dem trüben Blick des Sterblichen, wenn er auf Augenblicke dich verkann. Er kennt dich wieder. Ist es Verirrung, was mich nach dir zieht? Ist's Raserei? Ja, es ist das Gefühl, das mich allein auf dieser Erde glücklich machen kann. Diese Leidenschaft gedachte ich zu bekämpfen. Ich stritt und stritt mit meinem tiefsten Sein, zerstörte frech mein eigenes Selbst, dem du so ganz gehörst. Wenn ich dich das so länger hören soll, so mäßige die Glut, die mich erschreckt. Beschränkt der Rand des Bechers ein Mann, der schäumend weit und brausend überschwebt. Ich fühle mich im Innersten verändert. Ich fühle mich von aller Not entladen, frei wie ein Gott, und alles danke ich dir. Unwiderstehlich ziehst du mich zu dir, und unaufhaltsam bringt mein Herz dir zu. Du hast mich ganz auf ewig dir gewonnen, so nimm denn auch mein ganzes Wesen hin. Hinweg! Stünde jetzt, so wie du immer glaubst, dass du von Feinden rings umgeben bist, ein Feind bei dir, wie wird er triumphieren? Vollende nur dein Amt. Und martre mich! Sei der Kerkermeister, sei der Marterknecht, wie wohl, wie eigen steht dir beides an. Herr Gebel Tyrann, du konntest dich nicht bis zuletzt verstehen. Triumphiere! Geh nur! Ich hasse dich! So sehe ich mich am Ende der Verbannung. Verstoßen und verbannt als Bettler hier? So hat man mich begrenzt, um mich geschmückt als Opfertier vor den Altar zu führen. So lockte man mir noch am letzten Tage mein einzig Eigentum, mir mein Gedicht, mit glatten Worten ab und hielt es fest. Mein einzig Gutes nun in euren Händen. Das mich an jedem Ort empfohlen hätte, das mir noch blieb, vom Hunger mich zu retten. Und du, Sirene, die du mich so zart, so himmlisch angelockt, ich sehe dich auf einmal. Oh Gott, warum so spät? Wie lang verdeckte mir dein Heiligbild die Buhlerin, die kleine Künste treibt? Wie tief sehe ich dich vor mir erniedrigt? Ich höre nur die leisen Tritte rauschen. Ich kenne nur den Kreis, um den sie schlich. Euch alle kenne ich! Sei mir das genug! Und wenn das Elend alles mir geraubt, so preis ich's doch. Die Wahrheit lehrt es mich. Ich höre Tasso dich mit Staunen an. Besinne dich, gebiete dieser Wut. Du lästerst. Du erlaubst dir Wort auf Wort, dass deinen Schmerzen zu verzeihen ist. Doch dass du selbst dir nie verzeihen kannst. Oh, sprich mir nicht mit sanfter Lippe zu. Lass mich kein kluges Wort von dir vernehmen. Ich fühle mir das innerste Gebein zerschmettert. Und ich lebe, um es zu fühlen. Ich will hinweg. Ich werde dich in dieser Not nicht lassen. Und wenn es dir an Fassung ganz gebricht, so soll mir es an Geduld gewiss nicht fehlen. Muss ich mich dir denn gefangen geben? Ich widerstehe nicht, so ist mir wohl. Und lass es dann mich schmerzlich wiederholen. Wie schön es war, was ich mir selbst verscherzte. Sie gehen hinweg. Oh Gott! Sie sind hinweg, sie sind erzürnt auf mich. Oh, küsst dich nur noch einmal seine Hand. Und dass ich nur noch Abschied nehmen dürfte. Nur einmal noch zu sagen. Oh, verzeiht. Verzeiht. Nur noch zu hören. Geh. Dir ist verziehen. Allein ich höre es nicht. Ich höre es nie. Ich will ja gehen. Lass mich nur Abschied nehmen. Nur Abschied nehmen. Geh. Oh, gebt mir nur auf einen Augenblick die Gegenwart zurück. Vielleicht genieße ich wieder. Nein, ich bin verstoßen. Ich bin verbannt. Ich habe mich selbst verbannt. Ich werde diesen Blicken nie mehr begegnen. Ich werde diese Stimme nie mehr vernehmen.